Das war der größte Massenmord in der vierjährigen Geschichte des Lagers. Für mich Deutschland wunderbar ist. In Deutschland. Vielleicht wirklich noch ein Nachbar rüber, macht er das Gleiche. Dann habe ich jetzt zwei Morde auf dem Hals. Ja, mein Messer ist noch oben.